نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit der Sira von ihm. Wir waren das letzte Mal im Jahre 9 und wir haben das letzte Mal, gestern war das, über Tabuk gesprochen, das war Ghazwat Tabuk. تكلمنا البارحة barakallahu fikum عن غزوة تبوك وقلنا أن هذه الغزوة كان لها دور في تثبيت قوة المسلمين وفي أن الكثير من الناس بدأوا يفكرون جديا بالدخول في دين الله سبحانه وتعالى. وبعد عودة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك وهو في الطريق ولم يبقى بينه وبين المدينة إلا القليل، نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بأمر الله سبحانه وتعالى له أن يهدم مسجد الضراب. هذا مسجد الضراب له طبعا قصة، بارك الله فيكم، القصة قصة مسجد الضراب أن هذا المسجد لم يكن لله سبحانه وتعالى، وإنما الذين بنوه كفرا وتفريقا وعلوة بالمسلمين، وبنوه طبعا ليكون نقطة وصل في الجاسوسية على المسلمين، بحيث أنه يصل مع الروم وكذلك مع العرب الآخرين. والذين طبعا الذين مشوا في بناء مسجد الضراب منهم كان أبو عامر الراهب وغيره من المنافقين من منافقي أهل المدينة، وكانوا 12 رجلا، 12 رجلا كانوا الذين قرروا بناء هذا المسجد. ولما فرغوا من البناء، لما فرغوا من بناء هذا المسجد، طبعا بنوهم أمام مسجد قباء هناك قريب منهم، فلما فرغوا منه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أن يصلي هناك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لتبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا، إذا أذن الله سبحانه وتعالى ورجع صليت فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كان يريد أن يذهب يصلي، فأتاه جبريل عليه السلام وأمره بالحدث. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بارك الله فيكم، سبب أنهم بنوا هذا المسجد، انتبهوا، ضرارا بالمسلمين. ما معنى ضرار؟ يعني بدل ما يصلي 50 من المسلمين في المسجد يصبح ضرار، بحيث يصلي هناك 10 أو هنا 10 ويتفرق المسلمين، فلذلك ضرارا لهم، تفريقا لهم، وكفرا. لماذا؟ لأن الذين بنوهم المنافقين، وإرصادا لمن حارب الله، جاسوسية لأولئك حتى ينقلوا الأخبار. فالله سبحانه وتعالى هنا مسألة مهمة، قال وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما نريد إلا خير، يحلفوا، ولكن والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، أبدا ما تصلي فيه، مع أنه اسمه مسجد، مع أنه اسمه مسجد، مع أنه في ناس يصلوا. وسبحان الله، لما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهدم هذا المسجد. وسبحان الله، شوفوا يا أخوة، من الأمور المهمة في هذا، في قصة مسجد الضراب، أن بعض الناس كان يدخل هذا المسجد يسلم من الأعراب أو من العرب عموما، أو كان يصلي فيه وهو لا يعلم نية هؤلاء الذين بنوه. فبعد هدمه بقى الذين دخلوا الإسلام وآمنوا بقوا على إيمانهم، وأما المنافقون أخزاهم الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور التي حدثت في بعد غزوة تبوك. بارك الله فيكم. نخدم للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم تشريك كام فون تبوك. Wir haben gesagt, Tabuk ist im Norden von Saudi-Arabien. Der Prophet Muhammad hat gehört, dass die Römer sich versammelt haben und sie wollten die Muslime angreifen. Der Prophet Muhammad hat so viele Leute mit gesammelt und sie waren 30.000 Mann geworden und er marschierte in Richtung Tabuk. Als die Römer das hörten, sie haben sich zurückgezogen in Richtung von Syrien. Der Prophet ist ein paar Tage dort geblieben und dann kam er zurück. Und als er zurückkam, er war sozusagen stark geworden, weil die Araber, die haben das gesehen, die Römer haben die Stellungen verlassen und der Prophet Muhammad SAW kam zurück, weil die Heuchler und viele von den Arabern, die den Islam nicht angenommen haben, haben gedacht, die Römer werden den Prophet Muhammad SAW vernichten. Als der Prophet Muhammad SAW zurückkam, wollten die Heuchler ihn töten auf dem Weg. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn natürlich geschützt und ihr Plan war natürlich fehlgeschlagen. Aber sie haben noch einen Plan gehabt. Und zwar, das war mit einer Moschee. Sie haben eine Moschee gebaut, die Heuchler, bevor der Prophet Muhammad SAW nach Tabuk marschierte. Haben diese Leute, es gab 12 Heuchler, sie haben eine Moschee gebaut. Unter anderem war das ein Spionageplatz, damit sie die Nachrichten sozusagen übertragen von Medina. Die übertragen diese Nachrichten an die Araber und an die Römer. Und einer von den Leuten, die das gemacht hat, war Abu Amir al-Rahib. Der Prophet Muhammad SAW sagt nicht al-Rahib, sagt al-Fasiq. Und dann kamen diese, Abu Amir hat diese Idee gehabt. Und dann kamen die Heuchler und sie haben diese Moschee gebaut in der Nähe von Quba. In der Nähe von der Moschee von Quba. Warum haben sie diese Moschee gebaut? Allah subhanahu wa ta'ala hat das erwähnt im Koran, warum diese Leute diese Moschee gebaut haben. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die eine Moschee gebaut haben, als Schädigung für die Gläubigen und Kufr, das bedeutet Glaubensverweigerung und Spaltung zwischen den Gläubigen, und Unterstützung für die Leute, die gegen Allah und seinen Propheten kämpfen. Das sind diese vier Sachen. Warum haben sie diese Moschee gebaut? Sie haben das nicht für Allah gebaut. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und sie werden schwören, wir haben damit nur das Gute gewollt. Allah sagt, Allah bezeugt, dass sie lügen. Du darfst nicht in diese Moschee beten. Weil eine Moschee, die von dem ersten Tag auf der Basis von Frömmigkeit, von Taqwa aufgebaut worden ist, ist die Moschee, in der du beten sollst. Weil es dort Leute gibt, die sich reinigen wollen. Und Allah liebt die Leute, die sich reinigen. Das heißt, diese Leute haben diese Moschee gebaut, damit sie die Muslime spalten, damit sie spionieren und damit sie die Muslime schädigen, indem sie dort etwas anderes sagen und machen, was der Prophet Muhammad SAW von den Leuten will. Und natürlich, das war Kufr, weil die Heuchler das gemacht haben. Natürlich jetzt vor den Augen von den Leuten war das nicht so. Die Leute haben gedacht, eine Moschee und sie kamen und sie haben drin gebetet. Aber die Absicht war total was anderes. Als der Prophet Muhammad SAW nach Tabuk marschieren wollte, kamen diese Leute zu ihm. Sie haben ihm gesagt, oh Prophet, wir wollen, dass du in dieser Moschee auch mitbetest. Du kommst und machst ein Gebet bei uns. Der Prophet Muhammad SAW sagte ihnen, wenn ich zurück von Tabuk komme, dann inshallah bete ich dort. Als er in Entfernung ein Tag oder etwas von Medina war, kam Jibril a.s. zu ihm, der hat ihm gesagt, du musst diese Moschee abbauen. Du musst diese Moschee, du darfst dort nicht beten. Und der Prophet Muhammad SAW hat diese Moschee abgebaut. Und subhanallah, passt auf, schaut mal die Absicht. Die haben gesagt, unsere Absicht ist für Allah, aber das war nicht so. Das war Heuchlerei. Damit sie die Muslimin spalten, damit sie دي مسلمين شاد دي المسلمين شاد zu fügen damit sie ihr Kufr Glaubensverweigerung vertiefen und damit sie spionieren und die schwören, dass sie was Gutes wollen. Aber das war nicht der Fall. Und wichtig ist hier etwas zu verstehen. Und zwar, es gab Leute, die reingekommen sind in diese Moschee und sie haben nochmal gebetet. Oder andere, die haben den Islam angenommen, ohne zu wissen, dass diese Leute heucheln. Aber als diese Moschee abgebaut war und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Heuchler sozusagen bloßgestellt, blieben diese Leute auf dem Iman. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Es ist nicht leicht, sozusagen die Muslimin zu spalten. Und es ist nicht leicht, eine Moschee so nach Gelüst zu bauen. Nur weil ich ein Problem mit dir habe, dann mache ich eine Moschee. So ist das nicht in unserer Religion. Wenn man auf eine Moschee baut, dann sollte man nicht 50 Meter oder 100 Meter Entfernung oder 200, 300 Meter Entfernung von einer anderen Moschee bauen. Sondern wenn man das machen will, auch dann Kilometer sollen die Entfernungen sein. Wenn man sagt, das ist für Allah. Aber leider, wenn wir von unserer Zeit sprechen, die meisten Moscheen, die heutzutage gegründet werden, auch speziell in Deutschland, die sind nicht wegen Allah subhanahu wa ta'ala und für Allah, sondern die sind wegen Probleme oder sage ich jetzt wegen Streitereien zwischen den Leuten und nicht wegen Allah subhanahu wa ta'ala gebaut. Erstmal Nationalismus, wegen Nationalismus, zweitens wegen Parteiismus und Gruppierungen und drittens wegen Streitereien. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طبعا خرج الناس يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه انتصر وطبعا بعد ذلك أتاه من يعتذر منه صلى الله عليه وسلم فالذين تخلفوا عن غزوة تبوك منهم من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مثل محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب فهم مأجورون لأنه بأمر النبي بقى آخرون ضعفاء مرضى مساكين ما عندهم شيء هؤلاء أيضا أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم القرآن ومنهم من أذنب وهؤلاء منهم من ربط نفسه بسوار المسجد حتى أن النبي صلى الله حتى أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن وتاب عليهم وبقي ثلاثة منهم الثلاثة الذين خلفوا حتى ينظر الله سبحانه وتعالى في أمرهم والقسم الرابع هم المنافقون الذين كذبوا واعتذروا كذبا فنسأل الله السلام يقول الله سبحانه وتعالى فيهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي ما تعتذر أما أبو لبابة وأصحابه رضوان الله عليهم من 7 إلى 10 كانوا أقسموا أنهم ما يتركوا سواري المسجد حتى الله سبحانه وتعالى يتوب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل عذرهم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا فبقوا ثلاثة وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع هؤلاء لم يبالغوا في التوبة والاعتذار مثل أبو لبابة وأصحابه وطبعا تأخرت توبتهم حتى كانت بعد 50 ليلة هو قوله تعالى وآخرون مرجون مرجون لأمر الله أي أن الله سبحانه وتعالى يرجي أمره أي أرجى أمرهم أي أخره الله سبحانه وتعالى إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وخلاصة القصة بارك الله فيكم أن هؤلاء ما كان عندهم عذر ولا ذهبوا وكذبوا مثل ما فعل المنافقون أو بالغوا بالعذر مثل الآخر فبقوا هكذا وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قاطعهم وقاطعهم الصحابة ما أحد يتكلم معهم حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن يتركنا الأزواج وبعد 50 يوم أنزل الله سبحانه وتعالى توبة هؤلاء وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. وطبعا القصة في ذلك مشهورة جدا، بارك الله فيكم. ومن الأمور في هذه القصة سبحان الله مسألة مهمة، ألا وهي أن كعب بن مالك أرسل إليه ملك غسان، أرسل إليه يقول لقد سمعنا أن صاحبك قد جافاك، تعال إلينا تعال إلينا نواسيك أي نعطيك وكذا. فكعب رضوان الله عليه قال علمت أن هذا من الابتلاء أكثر، فصبر رضوان الله عليه ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. وغزوة تبوك تعتبر عند أهل العلم آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Nachdem der Prophet Muhammad s.a.w. in Medina ankam, natürlich die Leute haben ihn empfangen mit Gesangen, die Kinder und die Frauen, weil er von Thaniyat al-Wada. Und hier sagen manche Gelehrte, dass hier Tala al-Badru alayna war. Dass hier Tala al-Badru alayna war. Als der Prophet von Tabuk zurückkam. Auf jeden Fall, Allahu A'lam. Als der Prophet Muhammad s.a.w. dann dort war, kamen natürlich die Heuchler nochmal zu ihm, damit sie sich entschuldigen. Ja, wir kamen nicht. Obwohl die Heuchler, die gesagt haben, die Römer bestimmt werden den Propheten Muhammad s.a.w. vernichten. Die haben gelogen. Und die Leute, die zu Tabuk oder in Tabuk mit dem Propheten nicht waren, die waren vier Gruppen. Erstmal die Heuchler, die gelogen haben. Dann die zweite Gruppe, die waren die Leute, der Prophet Muhammad s.a.w. hat denen, der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen hat, dass sie bleiben in Medina. Wie Muhammad Muslim und Ali ibn Abi Talib. Andere, die dritte Gruppe, die waren die Kranken und die Schwachen. Die haben nicht, sie konnten nicht. Allah hat sie befreit. Und die vierte Gruppe, die waren zwei Gruppen. Eine Gruppe, die waren Abu Lubaba und andere Leute, 7 bis 10 Leute. Sie haben keinen klaren Grund, aber sie haben sich so geschämt, dass sie das nicht gemacht haben. Und sie haben sich an die Säulen von der Moschee festgebunden, bis Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen annimmt. Und Allah hat das angenommen. Dann blieben drei Leute. Die waren Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayyah und Urara ibn Rabi. Diese drei haben natürlich eine große, sage ich jetzt, Geschichte, die im Koran auch zu lesen ist. Diese Leute, sie haben keinen Grund gehabt und sie haben keine Entschuldigung. Sie gingen zum Propheten. Sie haben gesagt, oh Prophet, wir haben weder Grund noch Entschuldigung. Der Prophet sagte, ich kann jetzt nicht sagen, ich warte, bis Allah subhanahu wa ta'ala mir was offenbart. Wegen euch. 50 Nächte haben sie gewartet, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihre Reue angenommen hat. Keiner hat mit ihnen gesprochen, keiner hat zu ihnen Salam gegeben, ihre Frauen mussten sie verlassen, nicht als Scheidung, aber verlassen, und keiner wollte mit ihnen zu tun haben, bis sie an sich selber gezweifelt haben. Und hier Ka'b ibn Malik, während dieser großen, sage ich jetzt, Prüfung, hat einen Brief bekommen vom König von Ghassan. Der hat ihm einen Brief geschickt, der hat ihm gesagt, wir haben gehört, dass dein Freund dich verlassen hat und dass er dich erniedrigt hat. Komm zu uns, wir geben dir deine Stellung. Ka'b radhiyallahu alayhi sagte, ich habe gewusst, dass dies auch nochmal zu dieser großen Prüfung gehört, was ich von Allah genannt habe. Sie haben Geduld gezeigt, Allah um Verzeihung gebeten, bis nach 50 Tagen Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen angenommen hat und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie befreit. Ghazwa Tabuk war die letzte Ghazwa, die der Prophet Muhammad s.a.w. in sein natürlich mitgemacht hat, weil danach der Prophet Muhammad s.a.w. kein Ghazwa mehr gemacht hat. Wallahu ta'ala ala. وفي رمضان من السنة التاسعة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، جاءه وفد ثقيف، أهل ثقيف. أهل ثقيف يا أخوة كانوا قد قتلوا عروة بن مسعود الثقفي وهو زعيمهم، جاء بعد غزوة الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال له يا رسول الله إذن لي حتى أدعو قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوك فرجعت سيقتلوك، فقال له لا، هؤلاء يعني أنا أحب إليهم من أبكارهم، أنا أحب إليهم من أبنائهم، ظن هكذا. فلما ذهب فصعد ارتقى على يعني جبل صغير، فدعاهم من الإسلام فضربوه بالنبل من كل جانب وقتلوه، لأنه ما في يعني ولو أنه يحبوه، ولكن صارت المسألة إسلام، صار دخل فيها الإسلام. وبعد قتل عروة طبعا كان فيهم يعني رجل معروف كانوا يحبوه، فقتلوه لإسلامه، فصار عندهم يعني نوع من الندم، فتمروا فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد يا ليل، ومعه خمسة من أشرافهم فيهم عثمان بن أبي العاص، فأسلموا، ولكن اشترطوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اشترطوا عليه ألا يصلوا ولا يصوم ولا يتصدقوا ولا يجاهدوا، واشترطوا عليه كذلك أن لا يهدموا اللات، فقال النبي لا، فقال طيب ما نهدمها بأيدينا، قال هذه معلش أنا أرسل لكم من يهدمها. وتعلموا القرآن من الصحابة وعادوا إلى ديارهم. طبعا في أول الأمر ما قالوا أنهم أسلموا، قالوا لهم أنه نحن ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد يحرم علينا الربا والزنا والخمر، فقالوا لا لا لا ما نريد، فقالوا طيب افعلوا هذا ولكن أسلمنا. القصة هي قالوا إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسلام الدين، إسلام الدين، فقال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آمنوا صلوا وصاموا وتصدقوا وإلى ذلك. طبعا ما تركوا الربا في أول الأمر، فيما بعد تركوا. وفيه بارك الله فيكم هنا أنه يجوز الإسلام على الشرط الفاسد لا بأس، لأن الإنسان في أول الأمر ما يكون عنده قوة إيمان، حتى يقوى إيمانه فيترك الحرام. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، وبذلك بارك الله فيكم أسلم كذلك أهل ثقيف. تبي هؤلاء كانوا الذين ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك الجبال، ملك الجبال، وقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشمين، قال لا، لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وأسلموا جميعا في بعض أهل ثقيف. وبعد ذلك آمنوا إيمانا قويا فتركوا الربا وتركوا كل شيء وصلوا وصاموا وكانوا من أفضل الناس، سبحان الله. بارك الله فيكم. نخدم دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فون تبوك تركا ان رمضان كان انا ديليغاسيون فون ثقيف تسوين ثقيف. ديزا لويتا waren die Leute, die am Anfang der Prophet, dem Propheten صلى الله عليه وسلم geschlagen haben, und sie haben ihn mit Steinen beworfen. Und als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم الطائف, wo Thaqif gelebt hat, verlassen hat, dann kam der Engel von den Gebirgen zu ihm. Der hat ihm gesagt, wenn du willst, lass ich die Berge auf sie fallen, vernichten. Der Prophet sagte, nein, vielleicht kommt einer von ihnen, der la ilaha illallah sagt. Diese Leute, die gegen ihn gekämpft haben, und die den Islam nicht wollten, die haben ihm eine Delegation geschickt, sie wollten den Islam annehmen, subhanallah. Aber wie kam es dazu, dass sie den Islam annehmen wollten? Erstmal, sie haben gemerkt, dass sie gegen den Propheten Muhammad s.a.w. nicht kämpfen können. Zweitens, der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Araber alle besiegt und jetzt auch die Römer. Rittens, es gab einen Führer von ihnen, der hieß Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Er war Muslim geworden. Der Prophet sagte ihm, kehre nicht zurück. Der hat ihm gesagt, oh Prophet, lass mich zurückkehren zu Thaqif. Ich werde dich zum Islam aufrufen. Er hat ihm gesagt, der Prophet, er hat ihm gesagt, sie werden dich töten. Urwa sagte, nein, sie lieben mich mehr als ihre Kinder. Der Prophet sagte, ich habe die wieder. Als Urwa dort war, er hat einen Hügel genommen und er stand drauf und er hat die Leute zum Islam aufgerufen. Sie haben ihn mit Pfeilen und Bögen von allen Seiten geschossen und sie haben ihn getötet. Sie haben natürlich Reue gezeigt später. Wieso haben sie das getan? Dann kamen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie haben den Islam angenommen. Aber sie haben gesagt, wir nehmen den Islam an unter bestimmten Bedingungen. Erstens, wir wollen nicht beten, wir wollen nicht fasten, wir wollen nicht spenden, wir wollen ein paar Sachen, die haram sind, nicht verlassen. Und auch, wir wollen noch Allat, das wird ihre Götze behalten. Der Prophet sagte, alles okay, außer diese Götze, nein. Diese Götze muss zerstört werden. Das war ein Stein, großen Stein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat von ihnen alles genommen. Die Sahaba haben ihnen gesagt, was ist das von Islam? Sie wollen nicht beten, sie wollen nicht fasten, sie wollen gar nicht tun. Der Prophet sagte, lass sie, wenn sie den Glauben im Herzen verinnerlichen, dann werden sie beten und fasten und so weiter. Der Prophet hat mit ihnen Abu Sufyan bin Harb und Al-Mughira bin Shu'ba geschickt. Sie haben Allah, diese Götze, diesen Stein, haben sie zerstört. Und so haben die Leute von Thaqif den Islam angenommen. Sie waren gute Leute dann später geworden. Übrigens hier ist wichtig zu wissen, dass die Leute von Thaqif, die wollten Wucha, Zinsen und so nicht verlassen. Bis Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt hat, wenn ihr das nicht verlässt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat Allah euch den Krieg erklärt. Dann haben sie das auch verlassen. Und subhanallah, passt auf hier. Diese Leute wollten am Anfang den Propheten töten. Sie haben gegen ihn gekämpft und sie haben ihre Führer getötet, weil sie den Islam angenommen haben. Und der Engel von den Gebirgen hat dem Propheten gesagt, wenn du willst, dann werde ich dies vernichten. Der Prophet hat das nicht angenommen. Und später haben sie den Islam angenommen und sie waren dann später die Besten oder unter den besten Muslimen und Gläubigen geworden. Und die Leute von Thaqif sind bekannt in der Geschichte des Islam. Genauso wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, wenn sie den Iman richtig verinnerlichen im Herzen, dann werden sie beten und so weiter. في هذه السنة مات النجاشي قيل أصحم أو أصحم قلنا الأسماء ما في مشكل ضم كسر ما في أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه وطبعا قيل أنه أسلم وقيل أيضا أنه في سنة أخرى أسلم لأننا تكلمنا عن موته موت النجاشي وماتت كذلك أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومات عبد الله بن أبي زعيم المنافقين فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكفنه صلى الله عليه وسلم ببردة منه ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اجتهادا منهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأستغفر أكثر من 70. ولكن الله سبحانه وتعالى نهى الأمر بأنه ما يجوز الصلاة على المنافقين. ما يجوز الصلاة على المنافقين. هؤلاء الناس الذين ماتوا في هذه السنة من المشاهير، وبذلك ارتاح الناس وارتاح أهل الإسلام من زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وانتبهوا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه هو قبل ما يموت بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لي، فالنبي رجع ذلك، ولكن هو كان على النفاق وعلى النفاق مرد، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. In diesem Jahr, im Jahr der neuen Nachtauswanderung, sind bekannte Leute gestorben. Einer unter ihnen war An-Najashi Negus Ashama oder Ushama, der König von Abyssinien. Er hat den Islam angenommen und er ist im Jahre 9 gestorben. Und auch, barakallahu fikum, in diesem Jahr starb die Frau von Uthman und die Tochter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umm Kulthum. Uthman hat sie geheiratet nachdem Ruqayya radhiyallahu anha gestorben war. Und dann in diesem Jahr auch starb Abdullah ibn Ubay, der Heuchlerführer, der war natürlich das Oberhaupt von Heuchlern. Und als er im Sterbenbett lag, hat er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bestellt, damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn Allah um Verzeihung bittet. Der Prophet hat Barmherzigkeit gehabt. Dann wollte er das machen. Allah hat ihm gesagt, wenn du auch 70 Mal um Verzeihung für die Heuchler bittest, dann wird Allah von ihnen nicht verzeihen. Der Prophet hat gesagt, ich mache dann mehr als 70. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gleich nach dem Gebet auch verrichtet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat danach Koran herabgesandt, der Prophet darf überhaupt nicht Leichnamgebet verrichten, wenn die Leute Heuchler sind. Und das war bekannt, dass Abdullah ibn Ubay Heuchler war. Deshalb sollte man aufpassen. Aber subhanallah, schaut mal, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam barmherzig war. Weil er dachte, weil Abdullah ibn Ubay ibn Salul ihn bestellt hat und sagte ihm, Muhammad, mach für mich sozusagen das Gebet, das Allah mir verzeiht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dachte, okay, vielleicht zeigt er Reue. Aber diese Heuchler, die waren nicht so. Ihre Heuchlerei war so tief im Herzen, dass sie niemals die Heuchlerei verlassen können. Übrigens, es gab ein paar von ihnen, die Heuchlerei verlassen haben. Und am Ende gab es wenige Heuchler, die waren vielleicht 14 bis 17 Leute, nicht viel, nicht dass man denkt, viele waren. Möge Allah uns bewahren. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بدأت الوفود تتوافد عليه يدخل الإسلام. فلما حضر موسم الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أميرا على الحج، وكان ذلك سنة 9. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحج في تلك السنة، قال لأنه يأتي إلى البيت عراء، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يطوف بالبيت عار، يعني واحد عاري ما يطوف بالبيت، كان يطوف عراة بالبيت. وطبعا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، علمه كيفية الحج وعلم أبو بكر الناس ذلك. وكان من الأمور التي بعثها وبعث بها علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان معه عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 شهور فقط، إلى 4 شهور، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، والمسلم والمشركون لا يجتمعوا في مكة بعد عامهم هذا خلاص. فبلغوا ذلك الناس وحج الناس. طبعا كان هناك من المشركين من حج في تلك السنة، ولكن كانت الأخيرة بالنسبة لهم. طيب، بارك الله فيكم. عند ذي ميار أب هدى قفيت محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر بفولن دس إياه den Führer oder den Leiter für die Pilgerreise macht. Der Prophet wollte sehen, was das machen, aber die Leute, es gab unter den Leuten zwei Götzendiener und es gab auch Leute, die zu Hajj kommen, nackt. Und der Prophet wollte sowas nicht sehen. Deshalb hat er Abu Bakr geschickt als Führer für Al-Hajj und er hat ihm ein Teil von Surat Bara'a, das wird von Surat Tauba gegeben, und er hat auch Ali ibn Abi Talib Teil gegeben. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat befohlen, dass sie den Leuten sagen, erstens, nackte Leute dürfen nicht mehr sich neben Al-Kaaba aufhalten oder Tawaf machen. Zweitens, derjenige, der einen Vertrag mit dem Propheten Muhammad s.a.w. hat und der ist nicht Muslim, der hat 4 Monate, um sich zu überlegen. Nur 4 Monate noch. Drittens, nur Gläubige kommen ins Paradies. Und viertens, die Muslimin und die Götzendiener, die werden nur dieses Jahr zusammen Hajj machen, aber ab nächstes Jahr gibt es nur für Muslimen. Dann haben die den Leuten das gesagt und hat Abu Bakr den Leuten auch Al-Hajj beigebracht und natürlich das war auch ein großes Ereignis, weil das das zweite Hajj war nach der Befreiung von Mekka. Das erste war Attab ibn Asib, haben wir gesagt, der Führer, der Provinzleiter von Mekka. Das zweite war im Jahre 9 und Abu Bakr radhiyallahu anhu hat das gemacht. طبعا بارك الله فيكم هذا العام العام التاسع كان عام الوفود وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثير. طبعا اختلف أهل العلم متى كان عام الوفود والأغلب على أنه كان في عام 9 لأنه بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام 8 وأسلمت هوازن وعاد من تبوك وأتى الثقيف مسلما وأسلم الكثير من الأعراب ومن العرب ويعني وصل الإسلام إلى أصقاع الجزيرة. فذلك يعني عام الوفود يبدو الله تعالى على وعلم كان إما السنة 9 أو 10 11 لا إما السنة 9 أو 10 وليس كما قال بعض أهل العلم أنه كان سنة 5 والله أعلم. أيضا هنا في خلاف بين أهل العلم إحنا ما يهمنا. المهم أتت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى وفد بني تميم وأتى كذلك وفد بني عبد القيس وبني حنيفة وأهل نجران كلهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ووفد طيب وأتى عدي بن حاتم ووفد زيد الخيل وبني عامر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول ملوك حمير وكذلك وفد أهل اليمن ووفود أخرى من العرب كلها وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأغلبها يعني أغلبهم أسلموا وسبحان الله. بارك الله فيكم im Jahre 10 oder im Jahre 9 entschuldigen kam der Prophet Muhammad Sallam von Tabuk. Die Leute von Faqif haben den Islam angenommen. Im Jahre 8 hat der Prophet Muhammad Sallam Mekka befreit. Hawazin hat den Islam angenommen. Große arabische Stämme haben den Islam angenommen. Es blieb nur, dass die Leute dann zu ihm kommen und dass sie den Islam sozusagen annehmen. Und in diesem Jahr gab es viele Delegationen, die zum Propheten gekommen sind. Von Jemen, von Norden, von arabischen Halbinseln, von Westen, von Osten, von Süden. Sie kamen alle zum Propheten Muhammad. Die Gelehrten von der Sira, von der Geschichte von unserem Propheten Muhammad Sallam, haben zwei Ansichten. Manche sagen, diese Leute, diese Delegationen kamen im Jahre 5. Andere sagen, nein, die kamen im Jahre 10. Allahu alam, sie waren im Jahre 9 und 10, die Delegation. Es gab natürlich andere Delegationen, die im Jahre 5 zum Beispiel gekommen sind, oder im Jahre 6 oder 7 oder 8. Aber dieses Jahr hat man Delegationenjahr genannt. Warum? Weil die meisten arabischen Stämmen in diesem Jahr zum Propheten Muhammad s.a.w. gekommen sind und sie haben den Islam angenommen. Sie waren auf einmal sehr viele. Warum? Das hat natürlich einen Grund. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. Quraysh besiegt hat, Hawazin besiegt hat, Faqif besiegt hat, die Römer haben sich zurückgezogen nach Syrien. Das war die Sache, die Lage war dann klar, dass er Prophet Gottes war und die Leute haben von ihm mehr und mehr gehört und sie haben von ihm auch sehr viel erfahren, so haben sie, wollten sie den Islam annehmen. Und dieses Jahr natürlich war wichtig. Ich denke, wir werden hier stoppen. Heute ist 5.07.09. Wir werden hier stoppen, Barakallahu fikum. سنقف هنا حتى نتكلم المرة القادمة على الوفود وبعد ذلك نبدأ بالسنة العاشرة بإذن الله تعالى. شوف إن شاء الله متى سيكون درس في السيرة مرة أخرى. خير إن شاء الله. بارك الله فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم فمن شأني من ما قال الله سبحانه وتعالى من سافر من بستين بيك الإسلام بفستيهم من إيش بس كوتس كزاكت أبي دن بستيل فالله سبحانه وتعالى من إيش بس شلختس أو دخلش بس كزاكت أبي فمنهم فمن شيطان ما قال الله سبحانه وتعالى 140. Wir werden übrigens diese Woche nochmal vielleicht Sira Unterricht nehmen. Vielleicht werden wir nochmal Mittwoch Sira haben, wie mit Allah. Am Mittwoch machen wir es hier. Normalerweise haben wir am 11.7. Barakallahu fikum Seminar hier in Leipzig. Aber bis jetzt ist, ich weiß nicht, ob wir das mit Sicherheit dann bestätigen. Wir werden das inshallah Dienstag Bescheid sagen. Wenn man zu uns kommen möchte, dann kann man kommen. Aber ich werde am Dienstag inshallah Bescheid sagen, ob wir Seminar am Samstag haben oder nicht. Khair inshallah. Heute kommen wir zu Ende, weil ihr danach inshallah Unterricht mit Abu Jamal habt. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.